Das Oldenburger Stadtgespräch, der medienpädagogische Podcast. Eine Kooperation zwischen dem Präventionsrat Oldenburg, der VHS Oldenburg und Oldenburg 1. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns im Studio zugeschaltet ist jetzt Raphael Fischer von der Organisation HateAid. Guten Morgen, Raphael. Guten Morgen nach Oldenburg. Jetzt gleich als Einstieg erst einmal, wer bist du und was machst du überhaupt? Mein Name ist Raphael Fischer und ich bin vom Beruf Betroffenenberater bei HateAid, einer Beratungsstelle, die sich gegen digitale Gewalt einsetzt. Wie seid ihr dazu gekommen, HateAid zu gründen? Was war der ausschlaggebende Punkt quasi dafür? Der Ausschlag war tatsächlich, dass es eine solche Organisation einfach noch nicht gab. Es gibt natürlich viele Organisationen, die sich auf Gewaltprävention spezialisiert haben, auf Beratung häuslicher Gewalt. Aber das Phänomen digitale Gewalt wurde auch noch gar nicht abgedeckt. Und es gab einen sehr berühmten Fall mit Renate Künast, wo sie bei vielen, vielen Facebook-Posts beleidigt wurde und verschiedene Gerichtsinstanzen hatten das nicht als strafrechtlich relevant eingestuft. Und das konnte tatsächlich in der Meinung unserer Geschäftsführerin Annalena von Rodenberg nicht hingenommen werden. Und daraufhin hat sie gemeinsam mit Campact HateAid gegründet, als Anlaufstelle für Leute, die so etwas erleben, die vielleicht beleidigt werden im Internet, gemobbt, die vielleicht aufgrund ihres Aktivismus Morddrohungen erhalten. Und dieser Gedanke hat dazu geführt, dass wir HateAid gegründet haben. Kannst du uns einen kleinen Überblick darüber geben, welche Art von digitaler Gewalt Mandatsträgerinnen ausgesetzt sind und wie sich das so auf ihre Arbeit auswirkt? Ja, gerne. Also grundsätzlich ist der Begriff Gewalt ja nicht neu. Also Gewalt gab es auch schon vor 150.000 Jahren. Was neu ist an dem Phänomen, ist der digitale Aspekt. Und die meisten Sachen, die es vorher im analogen Leben gab, wie Bedrohung, Beleidigung, Verleumdung, das ist quasi dasselbe Phänomen, nur jetzt halt digital. Und genau damit haben die Betroffenen zu tun. Entweder sie werden, weil sie sich vielleicht politisch engagieren, beleidigt, bekommen Morddrohungen ins Postfach gespült, werden verleumdet, es werden Falschaussagen über sie einfach ja unreflektiert weiterverbreitet. Das führt natürlich dazu, dass die Leute, wenn man länger in dem Bereich arbeitet, merkt man, dass die Personen, die sich vielleicht politisch engagieren online, schon wissen, dass wenn sie was posten, dann geht man schon davon aus, jo, da kommt Hass. Selbst wenn der Post völlig harmlos ist und zum Beispiel sagt, wir sollten mal etwas mehr CO2 einsparen, also etwas vielleicht, was nicht mal besonders radikal der Gedanke ist, kann man davon ausgehen, dass diese Person Hass bekommt. Und das wissen die aus Erfahrungswerten natürlich. Und dann fragt man sich zweimal, will ich mich überhaupt noch online beteiligen? Will ich überhaupt noch im Diskurs teilhaben? Weil ich genau weiß, mich wird eh Hass erreichen. Ich werde von Drohungen und Beleidigungen überflutet. Die Leute ziehen sich dann einfach zurück und sagen, yo, ich habe keine Lust mehr. Ich lasse das ganze Internet sein. Und damit überlassen wir aber quasi diesen ganzen digitalen Raum denen, die nichts anderes im Sinn haben, als die Leute zu silenzen. Also die Leute zum Schweigen zu bringen. Und das wollen wir nicht. Es ist also der Gedanke quasi, dass wir das Internet einfach ja zu einem demokratischen Raum machen, bei dem alle partizipieren können, ohne Angst davor haben, nur wenn man eine Meinung sagt, dass man dafür direkt beleidigt oder bedroht wird. Das ist der Hintergedanke. Auf jeden Fall eine wichtige und tolle Arbeit, die ihr leistet. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Dankeschön. Eine Frage ergibt sich mir, und zwar, welche Rolle spielen die sozialen Medien und die Online-Plattformen bei der Verbreitung von digitaler Gewalt? Und könnte man diese eventuell auch etwas mehr in die Verantwortung nehmen? Nicht nur könnte, sondern sollte. Also die spielen eine ganz, ganz große Rolle dabei. Natürlich sind solche Unternehmen ja gewinnorientiert. Das heißt, der Hauptaspekt von solchen Plattformen besteht nicht darauf, dass möglichst viel demokratischer Diskurs und Austausch stattfindet, sondern dass eine möglichst hohe Klickzahl entsteht, denn das generiert Geld. Das bedeutet, dass reichweitenstarke Beiträge oder Kontroverse bis hin zu radikalen Beiträgen, die aber sehr viel Reichweite produzieren, eher zum Beispiel in einer Timeline bei Instagram bei jemandem landen, als vielleicht einen Beitrag, der weniger reißerisch ist, dafür aber einen deutlich demokratischen und einfach einen deutlich humaneren Ansatz hat, vielleicht mit einer Problematik umzugehen. Ja, also wir sagen, die Plattformen müssen ganz, ganz klar hier in die Verantwortung genommen werden. Die sind diejenigen, die den Raum zur Verfügung stellen, ziehen sich aber aus der Verantwortung, was in diesem Raum passiert, vollkommen heraus. Wir können das mal vergleichen vielleicht mit einer öffentlichen Veranstaltung, wo der Veranstalter einen Raum zur Verfügung stellt. Wir nehmen jetzt mal ein Festival oder von mir aus auch auf kleinerem Level eine Diskothek. Und in dieser Diskothek benehmen sich Leute nicht, dann ist es nicht die Aufgabe der anderen Gäste, dort für Ordnung zu sorgen, sondern eigentlich ist es natürlich die Aufgabe desjenigen, der den Raum zur Verfügung stellt, dafür zu sorgen, dass in diesem Raum keine Straftaten passieren. Und da haben wir das Gefühl, dass die großen Plattformen sich dieser Verantwortung völlig entziehen, also gar kein Interesse daran haben, dass dort eine vernünftige Moderation stattfindet oder oder dass dort sich radikales Gedankengut nicht wie ein Lauffeuer weiterverbreitet. Du hast ja eine Menge Erfahrung sicherlich auch aus deiner Arbeit und aus deinem Arbeitsalltag. Wenn es erstmal so ist, dass ich sage jetzt mal, zum Beispiel ein Mandatsträger oder eine Mandatsträgerin einem Shitstorm ausgesetzt ist. Welche Maßnahmen stehen diesen Menschen zur Verfügung, um da vielleicht besser mit umgehen zu können? Oder wie können sie sich schützen? Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Aber einmal vorweg noch, der Großteil der Leute, die mit uns zu tun haben, sind nicht persönliche Personen des öffentlichen Lebens. Auch wenn es manchmal so wirkt. Ich müsste jetzt gerade auf unseren Instagram-Account gucken, deswegen ist die Zahl etwas... Ich habe lange nicht mehr drauf geguckt. Ich glaube, 92% unserer Leute, die wir betreuen, sind nicht Personen des öffentlichen Lebens. Es ist ein Alltagsproblem. Es ist kein Problem von Promis, um es mal so salopp zu sagen, sondern wir hatten auch schon den Nachbarschaftsstreit oder die Beziehung, die endet, die dann in irgendeiner Weise digital ausgetragen wird, wo es zu einer Gewalttat kommt. Also das Problem ist nicht auf politische oder prominente Persönlichkeiten irgendwie spezialisiert. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Deshalb ist die Antwort, wie man sich so dagegen wehren kann oder was man unternehmen kann, quasi nicht nur für Personen des öffentlichen Lebens gedacht, sondern sehr allgemein für Personen, denen das passiert. Grundsätzlich wissen wir, dass solche Shitstorms sehr wellenartig auftauchen. Also es gibt immer einen sehr hohen Peak, auf dem der Hass am meisten ist. Und danach geht es auch relativ schnell wieder runter. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, was hat den Shitstorm ausgelöst? Wie ist meine vernünftige Reaktion darauf? Und in vielen Fällen kann es sein, zu sagen, ich klappe jetzt mal für 2 Tage den Laptop zu und begebe mich dann erst wieder in die Situation. Es ist nicht so, dass man sich zwangsläufig sofort damit auseinandersetzen muss, weil das kann sehr, sehr ermüdend und sehr, sehr anstrengend sein, wenn man sich den ganzen Tag nur Hass auf sich selbst durchliest. Das macht was mit einem. Niemand zwingt einen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber die individuelle Strategie ist Teil unserer Kommunikationsberatung. Also wir unterstützen dann dabei zum Beispiel vielleicht, wie und wann vor allem gebe ich ein Statement raus und gebe ich überhaupt ein Statement raus, um vielleicht die Situation aus meiner Perspektive einzuordnen. Wie sieht das aus? Ist das ein langer Text? Sind das nur drei Sätze, die kurz und prägnant irgendwie die Situation aus meiner Perspektive zusammenfassen? Da gibt es keinen Königsweg. Also es gibt nicht den einen Weg, den man sagt, das funktioniert immer bei einem Shitstorm, sondern dadurch, dass das selbst sehr, manchmal chaotisch abläuft fast schon, ist auch die Reaktion darauf nicht von vornherein vorgegeben, sondern wir in der Beratung schauen, wer ist die Person, was passt der Person am besten, wie ist denn die Person überhaupt gestrickt, ist die denn auch zum Beispiel überhaupt bereit, konfrontativ mit diesem Shitstorm umzugehen oder zieht man sich erstmal zurück und gibt danach irgendwie retrospektiv eine Meinung dazu ab. Also welche Möglichkeiten tatsächlich bestehen, das erörtert man am besten in einem persönlichen Beratungsgespräch. Du hast es gerade schon angeschnitten bzw. angesprochen, das ist ein Problem, das ja nicht nur Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, betrifft. Nun seid ihr mit HateAid eine Hilfsorganisation und könnt euch sicherlich nicht um alle Fälle kümmern. Gibt es andere Organisationen und Institutionen, die Menschen, die in so einer Situation stecken, unterstützen? Ja, das gibt es. Es gibt die Meldestelle Respect, es gibt Hessen gegen Hetze, das ist eine Meldestelle. Es gibt SoliNet, es gibt das Netz, es gibt allgemein das Kompetenznetzwerk Hass im Netz, also kurz heißt das KPN, HIN. Ich habe das Gefühl, Behörden mögen Abkürzungen. Dort gibt es verschiedene Anlaufstellen, die eventuell auch bei einer individuellen Problemlage unterstützen können. Es gibt auch natürlich auch Stalking-Beratungsstellen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich eine bestimmte irgendwie bevorzugen würde, sondern die gibt es natürlich auch sehr örtlich, die vielleicht langsam auch das digitale Stalking auf den Schirm bekommen. Also es gibt nicht nur uns, sondern es gibt auch andere Beratungsstellen, die zu diesem Thema beraten. In der Form, wie wir das organisiert haben, als bundesweite Beratungsstelle, waren wir tatsächlich die erste. Aber wir sind längst nicht mehr die einzige, nein. Inwiefern sollte eventuell die Gesetzgebung angepasst werden? Weil ich teilweise den Eindruck habe, dass die Gesetzgebung doch dem Zahn der Zeit immer ein bisschen hinterherhängt, was natürlich irgendwo auch in der Natur der Sache liegt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dieses ganze Thema, dieses, ich sag mal, Hate Speech allgemein, ob es Mobbing ist, ob es Grooming ist, dass solche Sachen nicht wirklich so auf der politischen Agenda stehen, beziehungsweise bei den Leuten, die die Gesetzgebung machen. Deiner Meinung nach, muss da was passieren? Ja, nicht nur meiner Meinung nach, sondern unserer Meinung nach, würde ich tatsächlich sogar sagen. Wir haben eine Advocacy-Abteilung, das heißt, wir schauen, dass wir auch eine politische Einflussnahme, ist etwas bösere Wort dafür, versuchen zu nehmen. Und dabei ist der Gedanke, dass das Digitale einfach immer mitgedacht wird, von vornherein in der Gesetzgebung. Denn natürlich sind viele Straftatbestände, die uns auch begegnen, ob es jetzt die Volksverhetzung ist oder die Beleidigung oder was auch immer, diese Straftatbestände sind ja formuliert worden, noch lange bevor quasi das Phänomen digitale Gewalt überhaupt in den Köpfen der Leute sein konnte, die das geschrieben haben, diese Gesetze. Das heißt, es gibt einfach allgemein einen Nachholbedarf, viele, viele Gesetze digital mitzudenken. Das braucht tatsächlich, wie du gesagt hast, einfach Zeit. So ein Apparat wie die ganze Justiz oder die Strafverfolgungsbehörde, das hebt man nicht über Nacht ins Digitale, sondern das ist ein sehr, sehr langer und sehr schwieriger Prozess. Da muss viel Ausbildung stattfinden derjenigen, die halt digitale Gewalt verfolgen. Es muss viel Ressourcen da reingesteckt werden, dass überhaupt sowas wie eine Provider-Abfrage von allen Polizeidienststellen stattfinden kann. Also es muss einfach die Möglichkeit tatsächlich den Strafverfolgungsbehörden gegeben werden, ressourcentechnisch, personell und auch finanziell, dass die dem Phänomen digitaler Gewalt begegnen können. Und in der Legislativen ist es, wie gesagt, so, es muss das Digitale mitgedacht werden. Also wenn man jetzt ein neues Gesetz auf den Weg bringt und es hat irgendwie zum Beispiel den Gewaltschutz, Gewaltprävention als Idee, dann muss mitgedacht werden, dass das auch digital passieren kann. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir verfolgen. Alles klar. Welche Rolle spielen Bildung und Sensibilisierung, um das Bewusstsein für digitale Gewalt zu schärfen? Und ist das etwas, was man vielleicht auch präventiv schon in Form von Medienkompetenz in Schulen vielleicht einbringen könnte? Ja und nein. Was ich vermeide, ist zu sagen, dass nur weil jemand über zu wenig Medienkompetenz verfügt, Opfer von Gewalt geworden ist. Das ist klassisches Victim Blaming. So, du hättest wissen müssen, dass wenn man so etwas postet, du dann eine Morddrohung bekommst. Nein, das würden wir ganz, ganz klar ablehnen. Also es darf nicht an mangelndem Wissen liegen, dass man digitaler Gewalt ausgesetzt ist. Das wäre einfach eine Täter-Opfer-Umkehr. Das wollen wir auf keinen Fall. Das ist quasi der Nein-Aspekt meiner Antwort. Der Ja-Aspekt, es kann natürlich nicht schaden, über das Phänomen an sich auch in der breiten Masse zu informieren. Wir geben tatsächlich Workshops dazu, versuchen auch Behörden, Öffentlichkeit oder wer auch immer uns anfragt, zu dem Thema zu sensibilisieren und einfach zu zeigen, was für ein gesamtgesellschaftliches Problem das ist. Aber nochmal, das möchte ich unbedingt betonen, es liegt nicht in der Verantwortung des Betroffenen, dafür zu sorgen, dass er nicht betroffen wird. Also es liegt in der Verantwortung der Gesamtgesellschaft, dass Menschen nicht zu Tätern werden. Wie kann diese, also die Gesamtgesellschaft, der normale Bürger, die normale Bürgerin, etwas dagegen machen? Wir versuchen ja tatsächlich hier auch so ein bisschen zu vermitteln, ey, es hilft auch, wenn du deine Stimme erhebst und man nicht den Eindruck zum Beispiel in der Kommentarsektion erhält, gut, die Leute, die haten und schreiben und sonst kommentiert keiner, weil keiner in die Schusslinie kommen will. Ist digitale Courage ein Mittel oder ein Werkzeug, das man den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben kann, um sich da stark zu machen? Ja, absolut. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn das schon auf so geringer Ebene stattfindet, dass man sagt, man möchte nicht in die Schusslinie geraten, dann ist das ja quasi bestätigt, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass man genau weiß, was eigentlich passiert, wenn man Gegenrede oder Counter-Speech betreibt. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, genau das zu tun. Also wenn man auf etwas stößt, wo man das Gefühl hat, okay, hier ist eine Grenze der Meinungsfreiheit ist überschritten und man muss sich keine Sorgen machen, dass man jetzt Jura studiert haben muss. Man muss gar nicht wissen, welcher Straftatbestand vorliegt, sondern man kann das natürlich den Strafverfolgungsbehörden überlassen, das rechtlich einzuschätzen. Da muss ich ja keine persönliche Einschätzung vornehmen. Das kann man ja von einem durchschnittlichen Facebook-Nutzer gar nicht erwarten. Deswegen gibt es halt so Meldestellen wie uns oder Respekt, wo man den Beitrag, den man eventuell sieht, wo zumindest versucht wird, dass man das sehr niedrigschwellig dort einreichen kann, dass sich dann die Strafverfolgungsbehörden darum kümmern. Das würden wir auf jeden Fall unterstreichen. Gegenrede, Counterspeech ist auch ein wichtiges Argument. Das hängt auch ein bisschen davon ab, es gibt sogenannte Trolls, also Leute, die, egal wie oft man argumentativ starke Gegenrede betreibt, dann einfach anfangen, die Familie zu beleidigen. Also da ist gar kein Interesse daran, irgendwie in den Diskurs zu treten, sondern das einzige Interesse ist natürlich irgendwie zu trollen, die Diskussion immer nur im Kreis laufen zu lassen. Ob dagegen Rede das richtige Mittel ist oder einfach eine Meldung, ich würde eher zu einfacher Meldung tendieren, weil diese Personen freuen sich nur, wenn man Gegenrede macht und dann in so einen Argumentationsstrudel gerät. Das funktioniert nicht bei solchen Trolls. Es kann funktionieren, wenn man merkt, dass hier grundsätzlich schon die Idee eines Diskurses, einer Diskussion vorher stand, funktioniert Gegenrede und Argumentation, um vielleicht jemanden, der eine unschöne Meinung vertritt, nochmal darauf hinzuweisen, was für eine unschöne Meinung das ist. Letzte Frage. Wir haben ja in diesem Podcast tatsächlich so ein bisschen den Schwerpunkt auch auf Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gelegt. Mhm. Mich würde mal interessieren, wenn ich Mandatsträger bin und ich kriege das bezahlt, weil ich meinetwegen Politiker in Berlin bin oder im Landtag sitze, ist das in der Wahrnehmung der Betroffenen was anderes oder gibt es da Unterschiede zu den Mandatsträgern, die das Ganze im ländlichen Raum ehrenamtlich machen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich zum Beispiel der Berliner Bürgermeister bin, mir bei dem einen oder anderen Kommentar durchaus denken würde, gut, der Mensch läuft mir jetzt wahrscheinlich nicht persönlich über den Weg, aber wenn ich aus einem kleinen 500-Einwohner-Dorf komme, wo sich jeder oder wo jeder jeden kennt, ist das Ganze ja auch nochmal anders und hat vielleicht auch nochmal eine andere Brisanz. Wie sieht es da aus? Was kannst du dazu sagen? Ja, tatsächlich ist das ein Phänomen, was wir auch immer wieder beobachten, dass vor allem in sehr kommunalen und vor allem kleinen kommunalen Strukturen natürlich, wie du es gesagt hast, jeder jeden kennt. Das heißt, es gibt nicht die Anonymität, die Sicherheit der Anonymität oder die Sicherheit der Öffentlichkeit, vielleicht die in einer großen Stadt herrscht. Da ist die Problematik nochmal anders, weil wir dort ganz speziell den analogen Bereich, also den Bereich, wo tatsächlich auch körperliche Übergriffe stattfinden können, nochmal anders in den Blick nehmen müssen. Grundsätzlich gilt aber, dass nur wenn man jetzt Mandatsträger oder Mandatsträgerin ist oder sich kommunal engagiert, nicht das aushalten muss. Also das hieße ja, dass Teil des Jobs ist. Und das ist es absolut nicht. Oder dass man in der Stellenausschreibung für irgendeine kommunale Stelle sagt, Voraussetzungen, sie müssen sehr viel Hate Speech aushalten können. Nein, absolut nicht. Hass ist nicht Teil des Jobs. Dementsprechend ermutigen wir, ob jetzt im urbanen Raum oder im kommunalen Raum, im ländlichen Raum, gegen sowas vorzugehen, völlig unabhängig davon, welche Position man einnimmt. Ob vom Bundeskanzler bis zur kleinen Verwaltungseinheit in einer kommunalen Struktur, jeder sollte dagegen vorgehen. Das ist nicht in Ordnung und das ist nicht Teil des Jobs. Das sind schöne abschließende Worte von dir. Wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer neugierig geworden bin auf eure Arbeit oder vielleicht noch Informationen mir beschaffen möchte, wie habe ich die Möglichkeit, wie kann ich mehr über euch und eure Arbeit erfahren? Wir haben natürlich einen Internetauftritt, hate.org. Es gibt die Möglichkeit, unsere Pressestelle oder unsere Beratungsstelle einfach zu kontaktieren. Wir haben auch einen großen Download-Bereich auf unserer Homepage, wo man quasi sich Infomaterialien und Pressemitteilungen und so runterladen kann. Wir sind auf den gängigen Social-Media-Plattformen vertreten. Dort findet man uns auch immer leicht. Für diejenigen, die glauben, dass sie selbst jetzt vielleicht mal ein Beratungsgespräch wahrnehmen wollen, wir haben eine telefonische Sprechstunde, die ist immer montags von 10 bis 13, dienstags von 15 bis 18 und donnerstags von 16 bis 19 Uhr. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen auch nicht telefonieren möchte, das ist völlig in Ordnung. Auf unserer Homepage gibt es auch eine Chatfunktion. Da kann man uns eine Nachricht hinterlassen und es kann auch über eine Chatberatung stattfinden, so wie ein Meldeformular, das haben wir auch auf der Homepage. Also wenn man das hat, man hat keinen Beratungsbedarf und möchte vielleicht einfach nur einen Inhalt, der einem aufgefallen ist, melden, dann geht das auch über das Meldeformular. Grundsätzlich stehen diese telefonischen und Chatsprechstunden einfach jeder Person offen. Wenn man das Gefühl hat, man ist von digitaler Gewalt betroffen, nicht zögern, uns zu kontaktieren. Ihr habt unsere Unterstützung. Alles klar. Wir werden den Link auch nochmal in die Infobox auf unserer Homepage packen, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch direkt draufklicken können und weitergeleitet werden. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, Raphael, für das Gespräch und danke auch an euch alle für euren Einsatz, weil es ist wirklich eine wichtige Aufgabe, die ihr da erfüllt, Leute zu unterstützen, die sich ja in den meisten Fällen in dem Moment wirklich ganz alleine fühlen. Danke, das gebe ich gerne ans Team weiter. Vielen Dank. Alles klar. Begleiten Sie uns gerne auf dem Oldenburger Weg. Lauschen Sie dem Oldenburger Stadtgespräch an dieser Stelle. Und wenn Sie selber vielleicht auch Lust haben, mitzumachen, sich einzubringen, all das ist möglich, melden Sie sich dann einfach unter info@oldenburg1.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele Ohren, die uns lauschen und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.